Fünf Männer auf einem Berg brüllen ihre Namen in die Weite. Fünf aus einer israelischen Antiterroreinheit, die ausgebildet sind zu töten und im Alltag genussvoll und ziemlich lächerlich ihre Macho-Rituale pflegen. Was der in Tel Aviv geborene Regisseur Nadav Lapid in seinem Film Policeman sehr ausführlich zeigt. Einer aus der Männertruppe hat Krebs. Weil er nichts zu verlieren hat, wird er die Verantwortung für den letzten, blutig gescheiterten Einsatz der Truppe übernehmen. Soweit zur patriotisch heilen Welt dieser Macho-Kämpfer. Dann, nach 40 Minuten, ein Schnitt in Policeman. Wir wechseln abrupt auf die andere Seite der Gesellschaft. Junge Israelis schießen auf einen Baum, ihr Training, denn sie planen eine Geiselnahme auf einer reichen Hochzeitsgesellschaft und wollen so auf die Kluft zwischen Arm und Reich hinweisen. Am Ende wird Jarons Antiterrortruppe die Politaktivisten massakrieren. Sonst schießen wir nur auf Araber, meint Jaron einmal. Nüchtern demontiert der Film Policeman, was Regisseur Nadav Lapid als den zentralen Mythos der israelischen Gesellschaft ansieht. Die immerwährende Bedrohung von außen, gegen die alle Israelis zusammenhalten müssten. Doch die politische und soziale Realität in seinem Land sehe anders aus. Nadav Lapid meint damit den politischen Sprengstoff der immer weiter auseinanderklaffenden Schere zwischen Arm und Reich. Policeman, entstanden vor den Demos gegen soziale Ungerechtigkeit in Tel Aviv, ist ein Film, der ein anderes als das gewohnte Bild Israels zeigt und ist damit heilsam irritierend. Policeman von Nadav Lapid, bei uns im hebräischen Original mit deutschen Untertiteln im Kino, herausragend. Frank, ich weiß, Sie hören das nicht gern, aber ich bin keine Person. Ich bin nur eine hochentwickelte Simulation. Ein Roboter, der das Leben dieses alten Mannes erleichtern und das Chaos in seinem Haus und in seinem Kopf ordnen soll. Robert und Frank von Jake Schreier spielt in baldiger Zukunft, die sich aber kaum von unserer Gegenwart unterscheidet. Altersdemenz oder Alzheimer sind noch nicht heilbar, die Entfremdung von der eigenen Familie ebenso wenig. Insofern löst das Geschenk, das Franks Sohn Hunter ihm mit dem Hausroboter macht, beim Vater zunächst Widerstand aus. Frank, wir müssen zusammenarbeiten. Du bist ein Robo-Butler, meint Frank verächtlich, allerdings nur, bis der in die Jahre gekommene Juwelendieb realisiert, dass eine Maschine, ausgestattet mit künstlicher Intelligenz, doch eigentlich Türöffner wie Safeknacker par excellence ist. Jake Schreier erzählt in Robert und Frank eine schöne Geschichte über die ungewöhnliche Freundschaft zwischen einem Menschen und einer Maschine, was im Kino ja traditionell die beste Möglichkeit ist zu beleuchten, was den Menschen eigentlich ausmacht. In der Hauptrolle als kauziger, dementer oder vielleicht ganz und gar nicht dementer, in jedem Fall schlitzohriger alter Herr Frank Langella. So wird Robert und Frank zu einem wunderschönen, wie melancholischen Film über das Altern, wo der Roboter am Ende dem alten Mann einen Rat mit auf den Weg gibt. Nur hochwertiges Klauen, so kommt niemand zu Schaden, außer den blöden Gaunern von den Versicherungen. Robert und Frank von Jake Schreier, herausragend. Im Mittelpunkt von Detlef Bucks Daniel Kehlmann Verfilmung Die Vermessung der Welt, gedreht in 3D, stehen zwei Geistesgrößen des 18. Jahrhunderts, die das Zeitalter der Aufklärung prägten. Doch unterschiedlicher könnten Alexander von Humboldt und Carl Friedrich Gauss nicht sein. Denn der eine, der Naturforscher, reist durch Südamerika, den Urwald, besteigt den Chimborazo, begibt sich auf den Orinoco. Meinen Sie nicht, dass wir zu viel Ladung haben? Es ist immer zu wenig, gemessen daran, was erforscht und vermessen werden muss. Ich meinte zu viel für das Boot. Der andere, das Mathematik Genie bleibt lieber zu Hause und erfasst oder vermisst die Welt mit seinen mathematischen Formeln. Am Ende, wenn sich Gauss und Humboldt in Berlin anlässlich eines Kongresses treffen, kommt die Arroganz der beiden Genies zum Ausdruck oder auch ihr selbstverliebtes Zickengehabe. Das ist nicht Wissenschaft. Und was bitte sehr ist dann Wissenschaft? Ein Mann, alleine, an seinem Schreibtisch. Wenn dieser Mann nicht aufgibt, bevor er etwas versteht, das ist Wissenschaft. Detlef Bucks 3D-Adaption der Vermessung der Welt will bunt, prall, komisch und opulentes Kino sein und wirkt doch vor allem vollgestellt. Hier ein Detail und da läuft noch eine Spinne dreidimensional auf den Zuschauer zu. Wenn Buck im Interview erklärt, 3D solle einen Effekt von realer als die Realität erzeugen, bleibt am Ende nur der Eindruck, dass die 3D-Effekte gegen die Geschichte gewonnen haben und die Figuren verschwinden dabei. So mutiert alles zu einem musealen Trip ins 18. Jahrhundert mit komischem Unterton, in der die beiden Genies Humboldt und Gauss sympathisch, aber vor allem skurril wirken. Die Vermessung der Welt von Detlef Buck, enttäuschend.